endlich am Wegesrand. Doch dann kommen sie mit ihren langen Haaren, Stürmen am Brillen und ihren Jesus-Sandalen. Sie sangen vor Liebe den Frieden und mehr, doch im Grunde reden sie nur Scheiße daher. Hippies, wir lachen euch aus. Hippies, da machen wir uns gar nichts draus. Wir lachen euch aus. Hippies, da machen wir uns gar nichts draus. Am 1. Mai bist du immer noch dabei mit den Genossen der Sozialistischen Einheitspartei. Gesicht und Hand werden zur Faust geballt. Die vielen Opfer, sie lassen euch kalt. Man nennt dich hier den roten Rainer. Doch zu Hause, da hoffst du, es erkennt dich keiner. Kommis, wir lachen euch aus. Kommis, da machen wir uns gar nichts draus. Wir lachen euch aus. Kommis, da machen wir uns gar nichts draus. Mit grünen Haaren lief man die Straße entlang. Wir nannten ihn Helmut, den Schmuddelpunk. Bei Balken kauft er sich seine Hansa-Pilzdosen. Und sie billig, Rekorder kresse die toten Hosen. Vom Arbeiter wird er auch heute noch krank. Die paar Mark holt er sich lieber vom Sozialamt. Punks, wir lachen euch aus. Punks, da machen wir uns gar nichts draus. Wir lachen euch aus. Punks, da machen wir uns gar nichts draus. Wir lachen euch aus. Hippies, da machen wir uns gar nichts draus. Wir lachen euch aus. Kommis, da machen wir uns gar nichts draus. Wir lachen euch aus. Punks, da machen wir uns gar nichts draus. Wir lachen euch aus. Hippies, da machen wir uns gar nichts draus.